Das Universum des Bauches. Der kleine Unterschied. Frauen denken anders. Über Jahrhunderte war die auf Männer beschränkte Wissenschaft überzeugt, dass das weibliche Geschlecht nicht nur ein kleineres Gehirn habe, sondern auch eines, das aufgrund seiner nervösen Struktur mehr für den Haushalt und allenfalls für die Künste geschaffen sei, als für ernsthaftes Nachdenken. Das Beispiel zeigt, dass die Interpretation physiologischer Geschlechtsunterschiede, Sex, immer auch von kulturell und sozial definierten Geschlechterrollen, Gender, beeinflusst war und ist. Jedenfalls durften Frauen erst, nachdem die Emanzipation ihren Status erheblich verbessert hatte, nun auch selbst darüber laut nachdenken, ob ihr Gehirn wirklich anders sei als das der Männer. Es ist. Frauen haben ein besseres Gedächtnis, Männer mehr Orientierungssinn. Frauen mehr Verknüpfungen zwischen den Hemisphären, Männer innerhalb der Hirnhälften. Interessante Unterschiede beim Placebo-Effekt fand Paul in einem seiner Experimente. Placebos sind die kleinen grünen oder roten oder blauen Pillen, die wie Medikamente aussehen, aber keinen Wirkstoff enthalten. Sie werden bei fast allen Medikamentenprüfungen eingesetzt. Wenn man wissen will, warum sie dennoch oftmals wirken, kann man dies im Labor bei freiwilligen Versuchspersonen überprüfen. In diesem Fall wurden Männer und Frauen in einen Drehstuhl gesetzt, um Übelkeit zu erzeugen. Dann wurden stark nach Zimt schmeckende Placebos gegeben, in einem Fall mit der Information, dass dies die Übelkeit verstärkt, Suggestion, im anderen Fall ohne Informationen, aber an verschiedenen Tagen mehrfach hintereinander, Konditionierung. Dabei zeigte sich, dass Männer eher auf die Suggestionen reagierten, Frauen eher auf die Lernerfahrung, Konditionierung. Der Alltag scheint dies zu bestätigen. Männer leben eher im Hier und Jetzt und reagieren vornehmlich auf aktuelle Informationen. Frauen übertragen immer auch ihre Lernerfahrungen in die Gegenwart. Und wie ist das beim Bauchhirn? Dass sich das Auftreten von Magen-Darm-Erkrankungen in auffallender Weise bei Männern und Frauen unterscheidet, weiß jeder Arzt. Doch wenig ist darüber bekannt, woran das eigentlich liegt, am Körper oder an der Einstellung zu ihm. Frauen haben eine bessere Körperwahrnehmung, unter anderem, weil sie durch die Rhythmen ihres Monatszyklus oder dann durch die Veränderungen der Wechseljahre dazu gezwungen werden. Symptome wie Bauchweh kennen sie von der Pubertät an. Übelkeit verbinden sie eher mit einer Schwangerschaft als mit einer Partynacht. Sie gehen häufiger zum Arzt als Männer, weil sie gesundheitsbewusster sind. Und ihr Lebensstil ist ein anderer. Er ist weniger risikofreudig als der männliche. Versicherungen schätzen und honorieren dies. Risiko Mann. Dass 80% der Tumoren der Speiseröhre bei Männern gefunden werden, könnte zum Beispiel an deren höherem Alkoholkonsum liegen. Und dem Reflux, unter dem sie häufiger leiden, einem der Risikofaktoren für diesen Krebs. Sie erkranken auch 5-mal häufiger an Barrett-Ösophagus, einer Gewebeveränderung der Speiseröhre. Warum aber tragen Männer mehr Polypen im Dickdarm? Vielleicht liegt es daran, dass sie mehr Fleisch essen? Von der Fruchtfliege weiß man, dass nach der Paarung ein bestimmter Darmabschnitt der weiblichen Fliege zu wachsen beginnt und die Fettsynthese steigt, just in time sozusagen. Auslöser sind Stammzellen in dieser Region. Der Sinn der Darmverlängerung ist vermutlich, dass nun besonders viel Proteine und Fett aus der Nahrung gewonnen werden, um die Produktion der Eier zu fördern. Von der Fruchtfliege bis zum Menschen ist es ein weiter Weg, aber immerhin sind diese bei Fettsynthese steigernden Gene die gleichen, die auch bei schwangeren Säugern hochreguliert werden. Auch andere Auffälligkeiten scheinen genetisch getriggert zu sein. So machen Männer 2/3 der Patienten mit primär sklerosierender Cholangitis aus, einer seltenen Gallenwegserkrankung. Ähnlich ist es bei einer gar nicht so seltenen Fehlbildung des Darms, dem Hirschsprung-Syndrom. Diese lebensbedrohliche Spastik durch fehlende Nervenzellen entsteht zwischen der 7. und 12. Schwangerschaftswoche. Die betroffenen Kinder, eines von 5000, müssen gleich nach der Geburt operiert werden. Die Krankheit ist genetisch bedingt und assoziiert mit dem Y-Chromosom. Daher sind viermal häufiger männliche Säuglinge betroffen. Frauen haben einen stärkeren Schutz vor einem Rückfluss von Magenflüssigkeit in die Speiseröhre, weil ihr Ösophagus-Sphinkter, der Schließmechanismus zum Magen hin, besser abschließt. Dafür leiden Frauen häufiger an Gallensteinen sowie Gluten- oder Laktoseunverträglichkeit. Die Altersverteilung all dieser Krankheiten und Symptome zeigt, dass Frauen in vielerlei Hinsicht bis zu den Wechseljahren anscheinend stärker geschützt sind als Männer. Vieles wird pauschal den Sexualhormonen zugeschrieben, ohne dass es dafür wirklich Belege gibt. 90% der Patienten mit primärbiliärer Zirrhose, einer seltenen Immunkrankheit der Leber, sind hingegen weiblich. Frauen haben einen etwas längeren Dickdarm, was allein allerdings nicht die längere Passagezeit und die höhere Neigung zur Verstopfung erklären kann, und einen kürzeren Analkanal, der dadurch und durch die Traumata bei der Geburt, Dammschnitt, Dammriss, ein höheres Risiko trägt, nach der Geburt oder im höheren Alter Inkontinenz auszulösen. Auf einen wichtigen Unterschied zwischen Frauen und Männern, die Zusammensetzung des Mikrobiota, werden wir an anderer Stelle noch eingehen. Bauchhirn im Kopf. Als Thomas und Paul in den 1980er Jahren anfingen, sich für die Verarbeitung von Darmreizen im menschlichen Gehirn zu interessieren, machten sie erstmals Anleihen an neurologische Techniken, wie die Ableitung evozierter Potenziale und die sogenannte transkranielle Magnetstimulation. Das Ziel war, den Homunculus, also das Abbild des Körpers und seiner Organe auf der Oberfläche des Gehirns, um einen viszeralen Homunculus zu erweitern. Die viszeralen Organe waren im klassischen Homunculus der Neurochirurgen Penfield und Rasmussen 1950 nicht ausgewiesen. Aber erst bildgebende Verfahren wie funktionelle Magnetresonanztomographie, Positronenemissionstomographie oder Magnetenzephalographie haben es in den 1990er Jahren und später erlaubt, die Hirnareale genauer zu lokalisieren, in denen Reize aus dem Magen-Darm-Trakt verarbeitet werden. Erst dies hat ermöglicht zu zeigen, dass es Areale gibt, die spezialisiert sind auf viszerale Reize. Dass Reizdarmpatienten überempfindlich sind, was ihren Verdauungstrakt angeht, das hat eine biologische Entsprechung im Kopfhirn. Wir wissen inzwischen auch, dass, anders als bei Schmerzen an der Körperoberfläche, Darmschmerzen erheblich mehr emotionsverarbeitende Areale im Gehirn aktivieren. Der Darm wird bei Männern und Frauen im Gehirn gleich abgebildet, aber Signale aus dem Darm werden dabei anders verarbeitet. Zumindest wird die Aufmerksamkeit, die Frauen ihrem Bauch schenken, anders verschaltet. Emotionale Regionen spielen dabei eine noch wichtigere Rolle. Und Frauen schenken ihrer Leibesmitte mehr Aufmerksamkeit, sind aber nicht schmerzempfindlicher. Grundsätzlich unterscheidet sich die zentrale Reizverarbeitung bei Männern und Frauen. Bei Männern, so zeigen Brainscans, ist etwa Hunger besonders stark mit Emotionen verknüpft. Nach dem Essen empfinden sie ein höheres Maß an Belohnung als Frauen. Bei anderen Reizen aus dem Magen-Darm-Trakt zeigt dagegen das Gehirn von Frauen eine andere Gewichtung der Matrix, die aktiviert wird, mehr emotionale Anteile. Dazu passt, dass im Gehirn von Frauen weniger Serotonin gebildet wird und sie auf Schwankungen des Serotoninspiegels stärker reagieren. Ob dies auch die höhere Prävalenz der Depression bei Frauen erklärt, muss noch offen bleiben. Die Erfahrung, dass die Bauchregion mit Schmerz verbunden ist, wird früh im Bewusstsein verankert, vermutlich mit der Erfahrung der ersten Regelblutung, und diese Bedeutung bleibt erhalten, zeigt doch deren Ausbleiben an, dass eine Schwangerschaft vorliegen könnte. Das Gleiche gilt für das Symptom Übelkeit, die generelle Empfindlichkeit für Übelkeit-induzierende Reize, von der Reisekrankheit im Auto bis zur Chemotherapie, ist zwischen Männern und Frauen gleich. Aber die Bereitschaft, das mitzuteilen, ist in aller Regel bei Frauen größer. Einen spannenden Unterschied fand Paul in einem Experiment, bei dem Männern und Frauen vermeintliche Drehreize erfuhren. Die Vektion ist eine Art optischer Täuschung. Statt der Eigendrehung dreht sich die Umgebung um die Person, wie das vermeintliche Anfahren des eigenen Zuges, wenn auf dem Nachbargleis der Zug anfährt. Männer konnten die Drehreize besser im Sitzen ertragen, Frauen besser im Liegen. Bauchschmerzen sind wie auch Übelkeit generell ein sehr subjektives Empfinden. Menschen nehmen sie unterschiedlich wahr. Das Nervensystem ist in diesem Bereich nicht präzise genug, um dem Gehirn den genauen Ort des Schmerzes anzuzeigen. Selbst bei lokal begrenzten Störungen können die Patienten nur diffuse Bauchschmerzen als Symptom angeben. Diese sogenannten viszeralen Schmerzen sind daher auch anders als Schmerzen auf der Haut oder in Muskeln und Knochen von bedrohlicherem Charakter und allein aus diesem Grund schon höher emotional aufgeladen. Im Alltag von Patienten mit Bauchschmerzen drückt sich dies oft als diffuse Angst vor einer Krebserkrankung aus und hat, wenn sie länger andauern, oft Angst und Depression zur Folge. Typische Begleitsymptome eines Reizdarmsyndroms. When I'm 64. Im Laufe eines durchschnittlichen Lebens passieren etwa 30 Tonnen Nahrung und etwa 50.000 Liter aufgenommene Flüssigkeit den Darm. Hinzu kommen Hormone, Neurotransmittersubstanzen, Bakterien mit ihren Stoffwechselprodukten, Medikamente, Sauerstoffradikale. Der Darm leistet Mammutarbeit. Kein Wunder, dass seine Funktionen mit der Zeit nachlassen. So baut das Nervensystem, wie auch das im Gehirn, mit der Zeit ab. Unter dem Mikroskop zeigen sich regelrechte Löcher im Plexus myentericus, dem äußeren neuralen Netzwerk des Bauchhirns. Betroffen sind vor allem die Cholinergen-Nervenzellen, die für die Erregung der Muskulatur zuständig sind. Das reduziert die Beweglichkeit des Darms. Ältere Patienten werden deshalb häufiger als der Durchschnitt wegen Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen, Verstopfung, Inkontinenz und Schluckstörungen in eine Klinik eingewiesen. Auch Reflux-Symptome nehmen zu, weil der Druck des Schließmuskels zum Magen hin nachlässt. Das sensorische Nervensystem lässt im Alter ebenfalls nach. So merken viele Menschen ihre Magen-Darm-Störungen gar nicht mehr. Reflux und verminderte Speiseröhrenbewegungen bleiben häufig unbemerkt. Vor allem bei bettlägerigen Menschen in Alten- und Pflegeheimen bergen Schluckstörungen das Risiko, dass Teile der Nahrung aspiriert werden, also in die Atemwege gelangen und Lungenentzündungen auslösen. Im klinischen Alltag ist es jedoch nicht immer einfach herauszufinden, ob Störungen von altersbedingten Veränderungen kommen oder ob sie eine Folge von zunehmenden Begleiterkrankungen, zum Beispiel durch Medikamenteneinnahme, sind. Chaos des Alterns. Wenn im Alter Magen- oder Dünndarmstörungen der Motilität auftreten, zieht das eine Reihe anderer Probleme nach sich. Zum Beispiel kann das zu einer verminderten Entspannung des Magens, Fundus und Antrum führen. Kombiniert mit einer verzögerten Magenentleerung, zum Beispiel durch Fett, führt das zu früher Sättigung, dyspeptischen Beschwerden wie Aufstoßen oder auch zu mehr Reflux. Die Vorstellungen über ein normales, also physiologisches Altern des Magens bzw. Dünndarm beim Menschen haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Während früher vermutet wurde, dass alle komplexen Strukturen im Magen-Darm-Trakt gleichzeitig altern, weiß man heute, dass dies bezogen auf den Zeitverlauf und die Region im Magen-Darm-Trakt sehr unterschiedlich sein kann. So ist die Magensäuresekretion im Alter unverändert, während eher die schützenden Faktoren wie die Schleim- und Bicarbonatsekretion oder die Prostaglandinausschüttung und auch die Regenerationsfähigkeit der Schleimhaut vermindert sind. Im Gegensatz hierzu wird im Dünndarm die mukosale Integrität mit regelrechter Peristaltik, Schleimhautaufbau und membranständigen Enzymen durch das Alter kaum beeinflusst, sodass die Balance zwischen Proliferation der mukosalen Stammzellen, Zellverlust und Erneuerung erhalten bleibt. Lediglich der duodenale Schleimhautbesatz mit Laktase nimmt mit dem Alter ab, ist aber aufgrund der fehlenden Symptomatik ohne klinische Relevanz. Die klinisch relevanten altersabhängigen Veränderungen im Magen und Dünndarm sind also eher Folge von im Alter zunehmenden äußeren Einflüssen, auch von Medikamenten, auf die der Magen durch altersabhängige intrinsische Veränderungen mit Abnahme protektiver Faktoren verstärkt anspricht, das sogenannte pathologische Altern. So ist die hohe Prävalenz der chronisch-atrophischen Gastritis bei älteren Menschen im Wesentlichen durch die altersabhängige Zunahme der Helicobacter pylori-Infektion mit Entwicklung einer chronisch-atrophischen Gastritis und konsekutiven Motilitätsveränderungen bzw. Symptomen, Übelkeit, Dyspepsie, Erbrechen bedingt. Die verminderte gastrale Säurebarriere, die unter einer Protonenpumpenhemmer-Langzeittherapie auftritt, kann auch das Risiko einer bakteriellen Dünndarmfehlbesiedlung erhöhen und zusätzlich zu Meteorismus, Bauchkrämpfen, Durchfall und Malassimilation führen. Ein Teil der Ursachen liegt also nicht im Verdauungssystem selbst, sondern hängt auch damit zusammen, dass ältere Menschen sich weniger bewegen, anders essen, ihr Stoffwechsel reduziert ist und sie mehr Medikamente schlucken. Aber all das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Nervensystem altert, im Bauch wie im Gehirn, und auch die Achse, die beide verbindet. Mit einer Umstellung des Lebensstils können jedoch Veränderungen kompensiert werden, etwa durch eine Umstellung der Ernährung auf kleinere und bekömmlichere Mahlzeiten, vermehrte körperliche Aktivität, die Behandlung von Begleiterkrankungen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder Verringerung der Medikamente, wo es möglich ist. Das Altern des Darms scheint einem Programm zu folgen und das setzt schon im Alter von etwa 20 Jahren ein. Die einzelnen Abschnitte folgen jedoch eigenen Rhythmen. Die Muskelzellen ändern sich in anderem Tempo als die Schleimhaut und Krypten des Darms, ihre Vertiefungen, die für die große Oberfläche verantwortlich sind. Die Kachalzellen, die als Mittler zwischen dem autonomen Nervennetz und den Muskelzellen fungieren, nehmen in anderer Geschwindigkeit ab als die Glia, die Stützzellen des Nervengewebes. Ein Trost ist, insgesamt ist der Neuronenverlust geringer als beim Gehirn. Während eine veränderte Kommunikation innerhalb des Netzwerkes, also Lernstörungen, nur subtil fassbar ist, macht sich der massive Verlust von Nervenzellen als neurodegenerative Erkrankung bemerkbar. Kann der Darm auch dement werden? Ja, er kann. Veränderungen, die mit Alzheimer und Parkinson in Verbindung gebracht werden, existieren auch im Bauchhirn. Dabei stellt sich die spannende Frage, ob sie nicht sogar dort ihren Anfang nehmen. Doch davon später mehr.